Willkommen zu einer weiteren Edition des Monero Stammtischs. Wir haben ja uns zur Tradition gesetzt, jeden zweiten Sonntag im Monat einen virtuellen Monero Stammtisch über Jitsi abzuhalten, der auch live auf YouTube gestreamt wird. Und diese Folge ist praktisch, ja, der Stammtisch in Audioformat. Wenn du dir das Ganze in Video anschauen möchtest, den Link dazu findest du in den Shownotes. Es geht um die Monero Hardfork. Am 9. März hat Monero das Update zu Boron Butterfly hinter sich gebracht und genau, das ist das Thema dieses Stammtischs. Ist es ein Tag her, also der Stammtisch war am 10., die Hardfork war am 9. und wir reden über die Tumulte, die bei der Hardfork entstanden ist. Gab nämlich einen rasanten Drop der Hashrate, aber bevor ich jetzt hier alles vorweggreife, hört einfach selber rein und genau. Cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called Crypto Note. Hallo an den Chat und vielmals Entschuldigung, dass wir jetzt hier so 20 Minuten erstmal Vorlauf gebraucht haben. Verbreitet das mal kurz, dass wir jetzt den Stammtisch hier auf der neuen URL machen. Also wenn ihr auf Twitter unterwegs seid und einfach mal einen Tweet raushauen wollt, gerne machen. Ansonsten könnt ihr auch meinen Tweet von gerade eben retweeten. Genau, also wir hatten Schwierigkeiten mit dem Stream. Jetzt läuft's und vielen Dank fürs Einschalten. Mit mir dabei sind auf der einen Seite Krisha und auf der anderen Seite Hedgy. Hallo ihr beiden. Servus. Hedgy sagt nichts. Ist das Mikrofon leise? Nee, alles gut, ich habe dich verstanden. Genau, wir kennen uns ja aus dem letzten Stammtisch. Und heute wieder zweiter Sonntag im Monat. Das könnt ihr euch einfach mal so merken. Wir wollen immer am zweiten Sonntag im Monat Monero-Stammtisch machen. Und heute ist fällt das auf ein ganz besonderes Datum, weil wir hatten gestern am 9.3. die Hardfork Boron Butterfly und genau, jetzt sind wir gut 100 Blöcke in der neuen Fork und wollen einfach mal so ein bisschen rekapitulieren, was die neue Fork denn kann und wie das Event gestern war und für mich war es eigentlich so die erste Hardfork, die ich wirklich live mitverfolgt habe. Ich lag dann abends so im Bett und habe dann den Blockchain Explorer aufgemacht und war dann total schockiert erstmal, weil da war schon so eine Stunde kein neuer Block mehr gefunden. Und genau, dann bin ich natürlich in die Telegram-Gruppe gegangen und habe dann erstmal gefragt, was da los ist. Krisha, du hattest mich angeschrieben. Mhm. Und ja, da war eine ganze Zeit lang kein neuer Block, was untypisch ist für Monero, weil ja alle 2 Minuten eigentlich einer gefunden werden soll. Ja, es war schon zu erwarten, dass es natürlich viel länger dauert als sonst, weil natürlich man hat gesehen, wie die Hashrate wieder angewachsen ist. Es war typisch eben für dieses ASIC-Mining. Und so nach 20 Minuten dachte ich mir schon so, okay, wenn man im Schnitt nach 20 Minuten keinen Block findet, dann bedeutet das, dass man rein rechnerisch jetzt nur noch 10% der Hashrate zur Verfügung hat. Ja, dann müsste man alle 20 Minuten einen Block finden bei der gleichen Schwierigkeit, was ja 10-mal länger dauert. Aber in unserem Fall hat das knappe 2 Stunden gedauert, bis der erste Block gefunden wurde. Da würde man ja rein rechnerisch jetzt denken, 99% des Netzwerks sind ASIC-Miner gewesen. Ist nicht so. Wir hatten einfach großes Pech mit dem ersten Block auf der neuen Chain. Der war echt ein bisschen schwierig zu knacken. Und wie Alex jetzt schon gesagt hat, ich werde jetzt ganz live mal überprüfen, auf welcher Blockhöhe wir sind. Wir sind auf der Blockhöhe, 99 Blöcke auf der neuen Chain, ja. Also hinten in 99. Und es sind ungefähr 23 Stunden seit dem Hardfork vergangen, oder? Irre ich nicht? 19:30 Uhr so rum? Ja, genau. War das gestern, ne? Wie viele Blöcke müssten es eigentlich dann sein? Das sind 30 mal 24, das sind 720 Blöcke. Müssten eigentlich in 24 Stunden gemeint werden. Und wir haben jetzt nur 99 geschafft. dann könnte man ja eigentlich mal 99 geteilt durch 720 machen und das mal 100 und dann würde man 13,75 rausbekommen. Bedeutet, dass jetzt nur noch 13% oder 14% der originalen, der Hashrate am Start ist vom Anfang. Und 14% von 1 Gigahash sind 140 Megahashes pro Sekunde. Und es kommt mir schon verdammt wenig vor. Ich glaube, man kann diese Werte, die wir aktuell haben, einfach noch nicht richtig benutzen, weil sie zu ungenau sind. Soweit Alex, weißt du, wie die Blockschwierigkeit berechnet wird auf den Median der letzten wie viele Blöcke? Gute Frage. Ich glaube, die letzten 100 Blöcke, oder ich verwechsel es mit der dynamischen Blockgröße, wobei da der Algorithmus ja auch jetzt geändert wurde. Hm. Ich gebe die Frage weiter. Hedgie, weißt du es? Leider nicht, nein. Sind es 720 Blöcke, also 24 Stunden? Mhm. Kann das sein? Oder ist es die Hälfte? Das kommt hin. Das ist die Hälfte, 360? Naja, wie auch immer. Ich glaube einfach mit der Rechnung, die ich gerade vorgerechnet habe, ich glaube, die Zahlen stimmen nicht. Wir müssten eine höhere Hashrate als 140 Megahashes haben. Also, ne, die Hashrate kann man ja nur schätzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf moneroblocks.info gehe, vor der Hardfork war die Hashrate so kurz vor einem Gigahash. Und jetzt gerade ist sie bei 650 Megahashes, wobei, ne, die wird geschätzt und das wird wahrscheinlich auf keinen Fall so sein, dass die Hashrate so hoch ist. Der Samsung Galaxy Player hat ja auch getweetet, dann als die Hardfork im Gang war gestern, dass die Hashrate um 80-90% eingebrochen ist und genau, so nach meinem Gefühl ist die auch eher so bei vielleicht 200 Megahashes, wenn es hochkommt. Und nicht bei 650, aber wie hoch sie jetzt genau ist, können wir halt erst mit der Zeit sagen, weil sie halt nur geschätzt werden kann. Und ich glaube, die Hashrate wird doch nach der Schwierigkeit geschätzt, oder? Also die Difficulty berechnet sich daraus, wie viele Hashes müssen erstellt werden, bis einer gefunden wird. Also innerhalb von 2 Minuten müssen Wert von Difficulty in diesen Satz jetzt einsetzen. Hashes berechnet werden, wovon einer dann gültig ist. Hat man mich verstanden? Mhm. Sicher? Soll ich es nochmal erklären vielleicht? Die Difficulty, also die Schwierigkeit, gibt einfach an, wie viele Hashes erzeugt werden müssen im Mittel, bis der richtige gefunden wird. Im Mittel halt natürlich immer. Ne? So. Und du kannst aus der Difficulty halt auch immer die Hashrate berechnen. Und das machst du einfach, indem du die Difficulty durch 120 teilst, weil dann hast du die Hashes pro Sekunde des Netzwerks. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Mist erzählt. Ne? Aber ich meine, ich habe das schon mal so nachgerechnet und es ging genau auf die Zahl. Von daher glaube ich schon. Aber jetzt haben wir ja das Problem, dass aktuell ja da irgendwie noch so ein bisschen der Knoten drin steckt, weil, wie du ja gesagt hast, wir haben jetzt gerade mal 100 Blöcke gefunden seit der Hardfork in den letzten 24 Stunden, wo wir eigentlich das Siebenfache davon hätten finden müssen. Und deswegen scheint es ja so, als ob die Schwierigkeit sich noch nicht richtig angepasst hat an die neue Hashrate im Netzwerk, oder? Genau, nee, auf keinen Fall hat die das getan. Ich würde mal gerne jetzt eine Schätzung abgeben, vielleicht kann es ja jeder mal machen. Was denkt ihr, wo wir bei 720 Blöcken auf der neuen Chain stehen? Bei 720 Blöcken kommt ja noch ein Update. Ne? Darüber reden wir später noch. Es passiert ja, es gibt ja quasi nochmal einen Fork, könnte man sagen. Mhm. Und der passiert bei Block 720 auf der neuen Chain. So, jetzt sind wir bei Block 99, soweit ich weiß. Ja, immer noch bei Block 99. Und genau, und meine Frage ist jetzt, was glaubt ihr, wie hoch ist die Hashrate bei Block 720 dann? Da müsste nämlich die Difficulty angepasst sein. Ich glaube, sie ist bei 383 Megahashes. Dann sag ich auch fast mehr. Gesagt. So, ich hätte 360 gesagt, so. Aber ich sag jetzt mal einfach mehr als du. Ich sag bei 420. Habe ich auch gesagt. 420? Ja. Okay. Genau, also ich meine, ich basiere jetzt meine Schätzung auf der letzten Hardfork, wo die ASICs ja dann weggefallen sind. Und da war es ja auch so von 1,2 Gigahashes runter auf 380 Megahashes. Und keine Ahnung, so jetzt aus dem Bauchgefühl ist für mich das auch eine ganz solide Zahl, wenn man jetzt mal den ja die ASICs wegrechnet, dass das einfach so eine Baseline fürs Monero-Netzwerk ist an den Minern, die da dran arbeiten, beziehungsweise auch so die Dedicated Miner sind, also die Leute, die immer Monero meinen, einfach um das Netzwerk zu sichern, egal ob das jetzt profitabel ist oder nicht. Also ich bin ja auch gerade am googeln und habe auch gefunden, dass letztes Jahr im Oktober, nee, nicht im Oktober, auch im April gab es ja schon mal eine Hotfork. Genau. Und da fiel die Hashrate auch sehr stark, also auch so um 80-90%. Genau, also von einem Gigahash auf 480. Ja, nee, das war eine Ausnahme, die wirklich, da war es wieder, die Difficulty hat sich da ein bisschen verschoben. Zu weit nach unten. Du darfst da eigentlich erst den Wert, der danach sich so, wo sich die Kurve stabilisiert, anschauen. Und da waren wir so bei 450 Megahashes. Also wir haben gut 60% an Hashrate verloren. Bedeutet 60% waren ASICs. Hat sie sich jetzt schon stabilisiert? Nein. Okay. Das heißt, wir warten jetzt im Prinzip wieder. Genau. Okay. Also zumindest bis zum nächsten Fork, der ja in 0,9 Tagen laut Blocklänge dauern soll, ne? Wird wahrscheinlich länger dauern. Also ich glaube nicht, dass wir Montag diesen Block erreichen. Wahrscheinlich dann Dienstag. Was hat das für Nachteile? Können wir auch mal kurz drüber sprechen. Wenn man jetzt eine Transaktion auf der neuen Monero-Chain durchführt, ist es so, dass das teilweise echt lang hängen bleiben kann. Gerade ja. Wenn man direkt beim Fork eine Transaktion getätigt hat und der nächste Block erst 2 Stunden später gefunden wurde, dann war halt auch die Transaktion auch in 2 Stunden in dem Block, der gemeint wurde. Und gerade ist das kritisch bei so Diensten, wenn man was bezahlen möchte, wo man nur so ein bestimmtes Zeitfenster hat, bis die das wieder schließen. Ich habe schon mal auch ein paar Sachen mit Monero oder Bitcoin bezahlt. Heißt es so, okay, du hast 1 Stunde Zeit, bis die Coins bei uns erscheinen, ansonsten wird die Bestellung wieder beendet. So. Und dann ist halt schon ein bisschen kritisch, ne? Wenn du, da musst du halt drauf achten, wenn das ist halt so ein Nachteil von Proof of Work. Ja, aber also ich meine, das wird ja auch in der Community relativ breit getreten, dass es eben eine Hardfork gibt und ich höre immer so von verschiedenen Seiten, mach keine sensitiven Zahlungen in der Zeit, so 2 bis 3 Tage nach der Hardfork, einfach um genau solche Probleme halt auch aus dem Weg zu gehen. Aber genau sowas ist halt echt schlecht, weißt du? Das, überleg mal, du bist jetzt 2019 in Deutschland und möchtest eine Überweisung tätigen, dann sagen sie so, ja, kann schon noch 2-3 Tage dauern. Dann bist du in der Realität angelangt. Also worst case ist es so schnell wie das normale Bankensystem. Nee, und die Leute sagen immer, ja, Bitcoin ist so langsam, braucht 1 Stunde oder 2 Stunden, bis das Geld da ist. Ja, ist langsam, finde ich auch langsam, aber meine Bank braucht auch ewig. Naja, mittlerweile, also ich weiß nicht, welche Banken ihr nutzt, gibt's auch je nach Bank Instant-Methoden. Ja, Number 26 hat Instant Money Beam. Hm? Dafür braucht halt brauchen beide Parteien selber ein Number 26 Konto. Ja. Aber es funktioniert. Ja, bei der Sparkasse. Das ist was anderes, aber das ist ja kein, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ja. Aber bei N26 mit Money Beam, ich weiß nicht, ob das ein SEPA-Verfahren ist. Oder ob die das einfach intern machen. Denkst du, ist es ein SEPA? Also, es gibt SEPA Instant. Und ich schätze mal, das nutzen die. Nee, ich glaube nicht, weil ich meine, bevor es SEPA Instant gab, gab es schon diese Moneybeam-Funktion bei N26. Aber hey, wie gesagt, ich lehne mich da gerade weit aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Ja, das kann sein. Ja, gut. Ich meine, dieses SEPA Instant gibt es ja jetzt auch schon eine Weile. Ja. Halbes Jahr? 1 Jahr lang? Nee, das war doch letztes Jahr um Neujahr rum, oder? 2017 meinst du? 2017 auf 2018. Weil, wie gesagt, damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt und darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Ich wollte nur sagen, für Leute, die einfach nur zahlen möchten und sich nicht dauernd noch in Reddit rumschlagen möchten, ob irgendwelche Forks anstehen, ist einfach kacke, ne? Ja, gut. Sowas also, Ich habe jetzt letzte Woche The Bitcoin Standard gelesen. Sehr, sehr gutes Buch, kann ich allen nur wärmstens ans Herz legen. Funktioniert sowohl mit Bitcoin als auch mit Monero ganz gut, wenn man sich so im Kopf immer den Switch macht, anstatt, wenn da jetzt Bitcoin steht, versucht man einfach Monero einzufügen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Und da betont er halt auch nochmal, dass die Technologie als solches infantil, ja, also wir haben bei Monero jetzt 5 Jahre fast im April dann, und das ist natürlich für eine Technologie, die hoffentlich auch noch in 100 Jahren existieren wird, ist das sehr, sehr wenig Zeit. Und da sage ich halt, man kann heutzutage eh nicht so viel kaufen mit Monero, und das ist eher so ein Gimmick. Was wir natürlich versuchen, ist, das Backend zu bauen und die Base Layer so gut wie möglich zu machen, dass die anonym ist, also privat, und dass die Homogenität gegeben ist, und da muss man halt sowas in Kauf nehmen. Das ist halt der saure Apfel, in den wir Early Adopter jetzt beißen müssen sozusagen. Deswegen, ja. Ich sehe den Punkt auf jeden Fall, den du gerade genannt hast, Krisha. Ich denke mir halt immer so, hoffentlich über die Zeit hinweg wird das weniger werden, und wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, wollen die Hardforks weniger machen, je weiter die Zeit voranschreitet. Das seltener. Ja. Genau, ich, genau. Den ich mir jetzt dabei gleich gedacht habe, ist ja, wir hatten ja die ASICs, und wenn wir jetzt praktisch nur noch einmal im Jahr eine Hardfork hätten, dann würden wahrscheinlich viel mehr ASICs den Mining-Markt dominieren, weil wenn man ein ASIC in einem halben Jahr entwickeln kann, dann kann man ihn erst recht in einem Jahr entwickeln. Und dann ist halt die Frage mit der ASIC-Resistenz, ne? Was meint ihr dazu? Ich meine dazu, dass man 3 Forks im Jahr machen müsste, alle 4 Monate ein. Weil dann schaffen es die ASIC-Hersteller nicht. Dann geht's echt nicht. Ja. Und ich finde 2 schon echt ein bisschen an der Grenze, weil jedes Mal, bei jedem Krypto-Change, ne, gab es das jetzt 2-mal schon. Ja, 2-mal ist es schon passiert. Und jedes Mal haben es die ASICs wieder geschafft bis zum nächsten vor dem nächsten Hardfork, ne? Also, nee, wir hatten ja im April 2018 die erste Hardfork, die den getweakt hat. Und bis Oktober gab es keine ASICs, soweit ich das im Kopf habe, oder? Ja, aber wir hatten wieder im Oktober hatten wir wieder einen Change. Genau. Eine Änderung. Und jetzt von Oktober bis jetzt März, da kamen die ASICs wieder auf. Das heißt, in einem Zyklus hat es geklappt, im anderen hat es nicht geklappt. Und jetzt ist halt die spannende Frage, wie sieht's im nächsten jetzt aus? Haben wir bis zum nächsten Hardfork wieder so eine hohe Hashrate und ASICs im Mining? Das kann man jetzt noch nicht sagen, ne? Ja, genau. Aber wenn du im Prinzip für eine höhere Frequenz von, sagen wir mal, Hardforks bist, führt es dann nicht im Prinzip dazu, dass man eben häufiger solche Ausfälle hat, dass Transaktionen eben länger brauchen? Du hast sie häufiger, aber sie dürften geringer in der Auswirkung sein, weil das, was es jetzt so lang zieht, ist eben dieser krasse Unterschied zwischen der Hashrate von vorher und nachher, weil jetzt wir so viele ASICs rausgehauen haben. Und wenn wir die Frequenz erhöhen, haben wir es gar nicht mehr so viele ASICs drin, dann wird auch der Unterschied nicht so groß sein. Vielleicht irgendwann ist es sogar so, dass die Schwierigkeit gleich bleibt, weil überhaupt keine ASICs drin waren. Und alle Miner diesen Rhythmus kennen und einfach wissen, okay, Hardfork, da mache ich meine neue Mining-Software drauf. Es ist nicht schwer und nicht zeitaufwendig. Was halt zeitaufwendig und schwierig ist, ist Hardforken für die Developer, für die ganze Community. Ne? Das ist ja nicht wie in einem Unternehmen, wo man ständig irgendwie die Möglichkeit hat zu kommunizieren. Hier ist alles so ein bisschen freiwillig, Open Source, und dann kann der mal nicht und dann hat der private Probleme und so, ne? Und dann zieht sich das alles. Ich finde es ziemlich beeindruckend, dass wir es doch immer bisher geschafft haben, dass der Hardfork stattfindet, dass die Binaries, auch wenn sie knapp vorher da sind, aber sie sind immer da gewesen bisher. Das ist schon eine gute Leistung, finde ich auch. Jetzt im Chat schreiben hier ein paar über den Proof-of-Work-Algorithmus. Und es gibt ja die Möglichkeit, sage ich jetzt mal, den so zu verändern, dass wir für immer ASIC-Resistenzen, ja, das ist ja so der feuchte Traum von allen Monero-Anhängern. Und da gibt's jetzt random JavaScript, was, glaube ich, von HYC kommt, oder Random X ist jetzt so das Neue. Und einer sagt, dass sogar schon bei der nächsten Hardfork im Herbst so ein Algo-Rhythmus implantiert werden soll. Glaub ich ehrlich gesagt nicht, weil, also ne, ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke, das müssen ja sich ordentlich getestet werden, bevor man die wirklich einführt. Aber ich habe mal so eine Diskussion auf Reddit damit erlebt, da gibt's Befürworter und die richtig krassen Gegner. Und dieser Random X und Random JS, das sind solche Algorithmen, die sehr gut für die CPU wieder sind, aber darum wiederum schwieriger für die GPU. Und da die meisten meiner GPU-Miner sind, wollen die natürlich nicht, dass das jetzt auf CPU-Mining umgestellt wird. Also die Miner sind wahrscheinlich dagegen. Ich wäre dafür. Was der große Nachteil ist, wenn das wirklich, wenn der Algorithmus ein CPU-Coin wird und GPUs ausschließt oder unattraktiver macht, sind die Botnetze. Weil ich glaube, ein Großteil der CPU-Mining-Hashrate ist von Botnetzen. Also ich rede jetzt nicht von der gesamten Monero-Hashrate, sondern nur von der Hashrate durch CPUs. Und davon, glaube ich, ist ein Großteil doch Botnetze. Ja, aber ich meine, Botnetze sind ja jetzt nicht per se schlecht. Also die sind ja nur schlecht, weil die Hardware von irgendjemand anderem hijacken, aber an sich. Darüber haben wir schon mal diskutiert, da war ich ja auch anderer Meinung. Ich finde, ein Botnetz kannst du mit einem ASIC gleichsetzen, denn wenn nur noch große Botnetze meinen, dann ist das ja so wie, okay, man braucht jetzt ein Botnetz, um Mining zu betreiben, anders rentiert es sich nicht mehr. Ja, oder die ASIC-Farm oder die Mining-Farm sieht dann halt anders aus, du hast dann keine ASICs mehr da stehen, sondern halt irgendwie CPUs. Du kaufst dir dann dein eigenes Botnetz. Ich meine, ein Botnetz hat ja auch noch Nachteile, ja, dass du zum Beispiel, wenn jetzt so eine Hardfork kommt, wie updatest du dann die Bots in dem Netzwerk? Das ist natürlich schon dann ein Vorteil, wenn du selber Kontrolle über die Rechner hast. Auf jeden Fall. Lass uns doch mal ein bisschen über die Neuerungen jetzt mit der Hardfork hier reden. Genau. Es sind ja vier große Neuerungen jetzt angepriesen worden praktisch, also mehrere kleine auch noch. Und eine davon war jetzt eben der Curb im Mining-Algorithmus zu Kryptonite R. Und der andere war, und das würde mich von euch interessieren, die Veränderung in der dynamischen Blockgröße, um eben einer Big Bang-Attacke aus dem Weg zu gehen, erstmal. Also es ist jetzt noch nicht die Endlösung für die Big Bang-Attacke, aber so. Ja. Vielleicht erklärst du erstmal, was eine Big Bang-Attacke ist. Ich glaube, das ist nicht jedem klar. Okay, also von meinem laienhaften Understanding, und bitte korrigiert mich, da wenn ihr es besser wisst, ganz grob gesprochen ist eine Big Bang-Attacke eine Attacke, wo der Angreifer versucht, die Blockchain in der Größe so aufzublasen, dass es praktisch für viele Nodes nicht mehr tragbar ist. Und ich rede da jetzt davon, dass wir von, keine Ahnung, wie viel haben wir jetzt gerade, so 23 Gigabyte nach dem Pruning auf 2 Terabyte gehen. Ne, dann macht der ein oder andere Computer da die Biege, und für Node-Betreiber ist es dann halt auch so die Frage, habe ich dieses Terabyte da zur Verfügung, um... Da müssen wir noch kurz erklären, wie der das dann macht. Wie kriegt er denn die Blockchain so aufgebläht, ne? Genau, kannst du es erklären? Er macht ganz viele Transaktionen und schickt die zum Beispiel an sich selbst und flutet damit die Blöcke, und die adaptieren sich ja an die Transaktionen, die da drin sind. Und korrigiere mich, falls ich falsch liege, hat eine Monero-Transaktion hat so im Schnitt 2 Kilobyte. Ja, ist das so? 2 bis 12 Kilobyte gerade, ja. Bis 12, echt jetzt? Was, ja, kommt halt drauf an, wie viele Inputs und Outputs du hast. Eine einzelne Transaktion meine ich, nicht ein Block. Ja, also eine Transaktion hat so von 2 bis 12 Kilobyte, je nachdem, wie viele Inputs und Outputs du hast. Okay. Und der spammt quasi, oder? Das ist mit Transaktionen. Und so wächst halt die Blockgröße. Genau, die Blockgröße passt sich ja immer an den Median aus den letzten 100 Blöcken. Wenn der Miner den Median überschreitet, dann muss er eine Penalty zahlen. Das ist ja auch mit dem ganzen Gebührensystem in Monero verwurstelt. Und die Big Bang-Attacke, ja, bläst das Netzwerk auf. Und Attacke deswegen, weil dann weniger Leute eine Node hosten wahrscheinlich, und genau, das Netzwerk einfach weniger benutzbar wird. Genau. Viele Nodes laufen ja also auf virtuellen Private Servern und manche haben da noch eine Bandbreitenbeschränkung, so eine Traffic-Beschränkung irgendwie, dass die nach sagen, okay, 10 GB am Tag Traffic und dann drosseln wir euch runter oder so Sachen gibt es und ganz klar, der Speicherplatz wird irgendwann dann voll sein und dann können keine neuen Blöcke mit reingenommen werden. So, und was wurde jetzt getan, um dem entgegenzuwirken? Kannst du es vielleicht kurz erklären? Ja, ne, ich kann es nicht erklären. Also ich habe hier gerade den Reddit-Thread auf, der auch in dem Hardfork-Beitrag verlinkt wurde, aber das ist mir schon zu technisch, dass ich das jetzt hier gleich interpretieren könnte. Kannst du also der geändert wurde der Algorithmus. Ich mache den mal kurz hier in YouTube rein und in Telegram von Arctic Mine. Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Der Algorithmus wurde geändert, der die Blockgröße festlegt. Richtig? New Block Weight Algorithm steht in den Release Notes. Genau, genau. Before Fork, Long-Term Block Weight ist gleich Block Weight und yet at or after Fork, Long-Term Block Weight ist gleich Minimum Block Weight 1,4 mal Long-Term Effective Median Block Weight. Also, ihr hört schon, das ist etwas, was man jetzt nicht so aus dem Stegreif verstehen kann. Ja. Da muss ich vielleicht mal eine Frage auf Overs, also auf dem Stack Exchange machen. Schreibe ich mir gerade mal auf. Aber du weißt ja noch, wie es früher war. Da hat man irgendwie die letzten 100 Blöcke angeschaut und hat da den Median genommen, oder? Genau. Genau. Okay. Das hat und ja, wie auch jetzt bei der Hashrate, wo das ja so ähnlich ist, zeigt ja schon, dass es so ein bisschen zäh ist auch. Aber ich glaube, da sind es halt mehr als 100 Blöcke. Genau, also hier steht, also jetzt müssen wir natürlich das Effective Median Block Weight definieren und das ist von aktuell oder vor der Fork waren das Max aus 30.000 Median over previous 100 Blocks mal Block Weight und dann hier zu Min-Max. Also ich kann es jetzt nicht interpretieren. Ich mache den Link auf jeden Fall in die Shownotes rein, dann können die Leute, die sich jetzt auch nur den Podcast anhören, das mal anschauen und vielleicht machen wir da später nochmal eine Erklärerfolge dazu, wie das jetzt genau abläuft. Aber genau, damit kann man jetzt erstmal die Big Bang-Attacke mitigieren. Wenn ich das auch im IRC richtig mitbekommen habe, ist das, wie gesagt, noch nicht die finale Lösung, aber eben mal so ein erster Schritt in die Richtung, um das zu lösen. Dann der dritte, also das war der erste Change, der zweite war die Änderung vom Proof of Work und der dritte war dann der Change mit den Payment-IDs, dass jetzt jede Transaktion eine Dummy-Payment-ID bekommt. Das heißt, die Transaktion, man kann jetzt nicht mehr unterscheiden zwischen einer Transaktion, die eine Payment-ID hat und einer, die keine hat, sondern einfach alle Transaktionen haben eine Payment-ID. Das ist aber auch nur eine Zwischenlösung, bis die Payment-IDs ganz abgeschafft werden. Darüber haben wir schon gesprochen das letzte Mal, oder? Ja, glaube ich auch. Okay. Aber ich glaube, wir hatten nicht angesprochen, dass jetzt eben dieser Zwischenschritt kommt, dass jetzt erstmal alle. Nee, ja, genau, das hatten wir nicht gesagt. Was ich mich dabei frage, ist, sind dann die Transaktionen per se auch größer? Nee, also ich habe jetzt gerade eine mal aus dem letzten Block aufgemacht und übrigens in der Zwischenzeit haben wir zwei Blöcke gefunden hier. 102. Genau. Ja. Und da ist jetzt hier eine Transaktion 1,7 Kilobyte groß. Das scheint. Hat auch jemand in den Chat geschrieben. Ah, okay. Habe ich gerade nicht auf. Ah, okay, genau. Also scheint so, als ob die Transaktionsgröße jetzt nicht dadurch beeinflusst wäre, dass wir Payment-IDs jetzt bei jeder Transaktion drin haben, wobei eben auch der vierte Change von der Hardfork war, dass die Transaktionen an sich ein bisschen kleiner sind, indem man da was mit den Ring Confidential Transactions optimiert hat, also mit der Kryptographie, die Beträge einer Monero-Transaktion verschleiern. Führt das dann auch zu geringeren Gebühren? Ja, also klar, wenn die Transaktion kleiner ist, dann musst du weniger für die Transaktion bezahlen, weil man zahlt ja pro Byte genau. Seine XMR. Und bei Monero ist es eh schon ziemlich günstig. Und jetzt nochmal ein bisschen minimal günstiger. Das ist schon nicht schlecht. Nochmal zurück zu den Payment-IDs. Was auch neu ist, ist, dass es diese alten, langen Payment-IDs, die gibt, also die kann man jetzt nicht mehr verwenden. Das ist deaktiviert worden. Genau. Es gibt nur noch diese kurzen Payment-IDs. Und der nächste Schritt ist, dass wir nur noch Sub-Addresses dann generieren werden, wenn wir sowas empfangen möchten. Gibt's darüber da? Kann man dann ganz eindeutig zuordnen, von wem, also von wem diese Transaktion kommt. Also nicht der Person, aber halt. Haben wir schon mal erklärt, wie Payment-IDs funktionieren? Letztes Mal ja, aber vielleicht schadet es nicht, das nochmal zu wiederholen. Genau, eine Payment-ID wird von dem, der das Geld empfangen möchte, dem Sender übergeben. Und der Sender trägt diese Payment-ID dann bei sich in der, wenn er eine Transaktion erstellt, ein. Und dann empfängt der Empfänger diese Transaktion und kann die Payment-ID sehen. Und dann weiß er, okay, diese Person hat mir Geld geschickt, weil nur über die Adresse sieht man das ja nicht, weil das sind ja Stealth-Addresses. Auf der Blockchain sind niemals die Public-Addresses zu sehen, an die man das Geld schickt. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Und dafür ist diese Payment-ID da. Und neu ist eben, dass dann, dass man für jede Transaktion, die man empfangen möchte, zum Beispiel als Händler, immer eine neue Sub-Address erstellt. Die wird aus der einen Hauptadresse quasi generiert. Und durch einen kryptografischen Mechanismus kann man dann, wenn man sein Node synchronisiert oder wenn der synchron ist, alle Subaddresses gucken, ob es da irgendwelche Zahlungen gibt, die eingegangen sind. Ja, genau. Vorher war es halt so, wenn man im Blockchain Explorer eine Transaktion mit Payment-ID gesehen hat, dann konnte man eigentlich schon fast sicher sein, dass es jetzt eine Transaktion an irgendeinen Händler ist, weil welche Person benutzt eine Payment-ID, wenn sie jetzt zum Beispiel einen Betrag churnt, ja, also an sich selber schickt. Da, klar, da kann man jetzt oder ein bisschen Mindgame spielen und sagen, genau. Oder wenn ich jetzt beim Room 77 mal ein Bier zahle, dann habe ich ja auch keine Payment-ID. Deswegen, das war halt einfach so eine Heuristik, mit der man dann Unterscheidungen zwischen Transaktionen, zwischen Outputs machen konnte. Und ne, Monero möchte die Transaktion so fungibel wie möglich haben, das heißt so wenig herausstechen von irgendwelchen Transaktionen haben. Und da war das jetzt einfach ein logischer Schritt, wie ich auch finde, dass die einheitliche Ringgröße ein logischer Schritt war. Genau. Und wie nennt man das, wenn man alles einheitlich macht? Jeder sieht gleich aus. Man kann sich vorstellen, wenn man auf eine Demo geht und alle haben die gleiche Jacke an, haben die gleiche Verschleierung, die gleiche Maske, die gleiche Frisur. Man kann nicht irgendjemanden identifizieren, weil jeder kann abstreiten, dass er es war, weil er sagt, es war jemand anderes. Genau. Ja. Stichwort Antifa. Okay. Leider. Also, was mich jetzt aber interessiert, die Ringgröße ist bei 11 geblieben, oder? Wurde die nochmal erhöht? Ich glaube, die ist jetzt für immer auf 11. Echt? Okay, krass. Ja, also ich habe nichts mitbekommen von der Änderung. Habe ich auch nicht mitbekommen, deswegen habe ich es jetzt... Edgy, du? Nö, ne? Vielleicht mal im Chat gucken, ob jemand was geschrieben hat. Nee. Ihr könnt ja einfach im Blockchain Explorer nachschauen. Aber hier haben... Ich pick mir eine raus. Die hat 11, ja. Ja, ich meine, mit 11... kannst du dich echt schon gut abstreiten, ne? Da hast du immer 10 andere, auf denen du die Schuld schieben könntest. Ja, wobei, warum nicht 20, ja? Also, ich hatte das auch irgendwie so im Kopf, dass die mit jeder Hardfork im Kopf, versucht haben, die Ringgröße zu erhöhen. Und nachdem die Bulletproofs aktiviert worden sind, ist es ja eigentlich auch gar nicht mehr so ein großes Ding, mehr Ringmembers zu haben. Deswegen wundert es mich jetzt gerade ein bisschen, dass sie es nicht gemacht haben. Aber ist es wirklich notwendig momentan? Ja, was heißt notwendig? Ne? Das ist ja, es ist ja kein 1 und 0, sondern es ist eher so ein Grad. Und wenn dann jetzt nur 11 Leute auf der Demo sind, ist vielleicht nicht so gut, wie wenn jetzt, keine Ahnung, 20 Leute auf der Demo sind. Mhm. Aber genau. Es hat ja auch damit zu tun, wie weit man von einem Punkt entfernt ist, wo man sich identifiziert hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein KYC auf der Börse gemacht habe, auf Kraken oder so, und dann überweise ich an meine Wallet, dann habe ich dann nur einen Schritt gemacht, und mit jedem weiteren Schritt, mit jeder weiteren Transaktion, die ich mit dem Output praktisch mache, entferne ich mich ja weiter und habe ja dann auch ein größeres Anonymitätsset. Also sollte man vielleicht einfach so im Hinterkopf behalten und darauf achten, gerade wenn man Geld von der Börse abzieht und seine Privatsphäre erhöhen möchte. Gibt es eigentlich eine geilere Kryptowährung als Monero? Bitcoin. Bitcoin SV. Ja. Entschuldigung, ich war natürlich im Team implied, dass es. Was habe ich da gerade? Bitcoin hat nicht so coole Features wie Ring City und Stealth Addresses. Das ist schon echt cool. Dafür viele auch, andere. Und sorry, vorhin ging mein Mic irgendwie nicht. Ja, ich habe es schon gemerkt irgendwie. Nice. Ah, okay. Da schreibt noch einer im Chat zu der Ringgröße, die Size, also die Größe ist jetzt nicht so das Problem, eher die Verifizierungszeit von den Ring-Membern. Vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Sehr, sehr interessant, das habe ich noch nie gehört. Genau, also das sind ja so die zwei Größen, mit denen man da zu tun hat. Auf der einen Seite die Größe, den Speicherplatz, der aufgebraucht wird, und auf der anderen Seite einfach die Rechnungszeit, die man braucht, um das zu verifizieren. Krass, daran habe ich noch nie gedacht, muss ich ehrlich sagen. Da gibt's aber auch eine ganz interessante Frage auf Monero Stack Exchange, und zwar beschäftigt die sich damit, wie viele Transaktionen Monero denn theoretisch handhaben könnte in der Sekunde, wenn das Netzwerk wirklich voll ausgelastet ist. Und die kommen irgendwie so auf 1700 Transaktionen pro Sekunde. Pro Sekunde, ja. Ich dachte auch erst pro Block, aber nein, pro Sekunde ist schon. Das ist enorm. Und da kommt dann halt auch wieder die Verifizierungszeit als Limitierung ins Spiel. Okay. Den Post habe ich auch gesehen. Gelesen habe ich ihn nicht. Aber wir sind weit von diesen 1700 Transaktionen pro Sekunde entfernt. Ne? Extrem weit. Das könnte man ja mal ausrechnen, wie viele Transaktionen wir so pro Sekunde haben. Pro Sekunde, pro Minute ist vielleicht auch ein guter Wert, ne? Ich poste den Link zu dem Stack Exchange einfach auch mal in den YouTube-Channel rein, und auch für die Leute, die den Podcast hören, wird der in den Shownotes sein. Genau, aber du hattest gerade noch was ganz Interessantes angesprochen, Krisha, und zwar, welche Kryptowährung ist denn besser als Monero? Und also mir fällt da nur Bitcoin ein, und dann ist halt wirklich so die Frage, was ist besser, Bitcoin oder Monero? Und für mich, ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe den Bitcoin-Standard gelesen, und ich habe mir tatsächlich immer wieder die Frage gestellt, ist Bitcoin, reicht das aus? Ja, reicht das aus, dass wir eine transparente Base-Layer haben und eine Second-Layer oben drüber machen können, die dann auch bestimmte Privatsphäre-Feature mit sich bringt? Oder wäre es nicht besser, wenn sogar die Base-Layer komplett, ja, homogen wäre, sage ich jetzt mal, also komplett fungibel, und wir dann noch ein Lightning-Netzwerk oben drauf klatschen, wo dann praktisch noch stärkere Privatsphäre herrscht? Und das ist gerade so der Gedanke, mit dem ich mich befasse, und da würde ich mich mal gerne für eure Meinungen interessieren. Was meint ihr? Reicht Bitcoin? Reicht die Second Layer? Das ist ja schon geil, wenn man sieht, dass man Lightning-Zahlungen innerhalb von Sekunden machen kann und man weiß nicht, woher die kommt und so weiter. Auf der anderen Seite ist es halt super scheiße, weil man eine Lightning-Node hosten muss und man muss online sein, um Zahlungen zu empfangen, man muss Invoices stellen und so weiter. Also da frage ich mich halt so. Es hat beides Vor- und Nachteile, ne? Richtig, es gibt halt immer diesen Trade-off. So hast du bei dem Second Layer hast du halt den großen Vorteil, dass du beides machen kannst. Ne? Du kannst jetzt eine anonyme Zahlung machen oder eine transparente Zahlung. Das bringt natürlich mehr Leute dazu, das zu nutzen. Einmal die Leute, die das explizit wollen, dass es transparent ist. Dann Leute, die explizit wollen, dass es privat ist, und Leute, denen es vielleicht egal ist. Und bei Monero schließen wir ja all die Dinge aus, die ihre Transaktionen transparent haben möchten. Da gibt es ja auch Anwendungsfälle dafür. Wobei du ja auch bei Monero eine Transaktion transparent machen kannst. Du musst es halt retroaktiv machen, indem du den View-Key teilst. Also damit kommen wir im Prinzip wieder auf dieselbe Frage zurück, die wir in der letzten Folge hatten. Welches Risiko hat man auch dadurch, dass die Base Layer anonym ist? Haben wir darüber in der letzten Folge gesprochen? Ja, da hatte ich angesprochen gehabt damals. Oh, okay. First Layer und Second Layer Anonymität. Was gibt's denn für Risiken? Kannst du es vielleicht nochmal aufzählen? Naja, wir sind letztes Mal zu dem Entschluss gekommen, dass wenn es bei... Wir hatten ja das Beispiel von Zcash, wo es halt den Inflation-Bug gab. Und ja, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wenn es bei Monero ein Fehler in der Mathematik selbst, also wirklich etwas Grundlegendes, wenn es da einen Fehler gäbe, und wir sind ehrlich gewesen, es können die wenigsten nachvollziehen, und wie gesagt, wenn es da den Fehler gibt, das schädigt im Prinzip die gesamte Anonymität des Netzwerkes, theoretisch, also falls es da ein Problem gäbe. Also nicht die Anonymität, sondern einfach die Integrität eher, oder? Dass man halt jetzt nicht mehr sicher weiß, wie viel Monero gibt's tatsächlich und hat da vielleicht irgendeinen Crack die Mathematik geknackt oder ausgenutzt, um sich selber da nochmal 2 Monero oben drauf zu schaffeln, 200 Monero richtig oben drauf zu schaffen. Das war das Beispiel. Oder vielleicht sogar die Developer, ob die da sich vielleicht was eingebaut haben. Ja, der Fluffy, der alte. So ein Bug. Und dann tun sie ihre ganzen Coins auf ihren Ledger storen und haben einen Bootunfall und verlieren alles. Genau. So Dinge passieren, könnten passieren. Also den Punkt, naja, das ist echt ein guter Punkt, den habe ich jetzt vielleicht mal in Gedanken ein bisschen vernachlässigt, aber einfach so, dass man wirklich auditen kann, den Supply, könnte ein Punkt sein, der sogar in Richtung Bitcoin geht dann. Haben wir das letzte Mal gesagt, dass das bei Monero nicht geht? Naja, also es geht ja nur, wenn man der Mathematik auch vertraut, ja. Also man kann die Coinbases addieren, um unter der Annahme, dass alle Confidential Transactions auch mit rechten Dingen zugehen. Aber wenn jetzt irgendwie was klar werden würde, oh, bei Confidential Transactions konnte man negative Beträge eingeben oder so, dann ist halt, dann könnte der Supply von Monero 100 Millionen sein und man wüsste es nicht. Aber das machen doch die Range Proofs, oder? Genau. Aber das die überprüfen halt, nämlich, ob der Betrag, den man versenden will, nicht negativ ist. Genau. Unter der Annahme halt, dass die Mathematik stimmt. Und wir haben ja Monero Research Lab und da kluge Köpfe, die dran arbeiten. Deswegen, ich vertraue da jetzt mal drauf, dass die tatsächlich Ahnung haben. Aber wenn die jetzt, keine Ahnung, böse Machenschaften im Kopf hätten und nur so tun, als ob sie Mathematiker wären, ich könnte es nicht feststellen. Nee, ich auch nicht. Und ich komme mir echt immer so ein bisschen dumm vor, wenn ich so diesen Genies da, diese Artikel lese, die da schreiben, und ich verstehe nicht mal so wirklich, was die da schreiben. Da denke ich auch immer so, boah, und ich mache einen Podcast über Monero. Ich fühle mich voll oft wie ein Noob. Und da kommt man halt zu dem Problem, dass man eben vertrauen muss. Und dieses Problem hat man jetzt so in dem Maße nicht bei Bitcoin. Dadurch, dass eben alles transparent ist. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind halt auch zig Leute, die hochgenommen werden, weil sie mit Bitcoin-Transaktionen gemacht haben und irgendwie die Identität wieder zurückgelinkt wird. Ich habe da neulich einen Artikel drüber geschrieben auf BTC Echo. Kann ich auch mal verlinken. Und zwar hat Coinbase Neutrino gekauft, was so ein italienisches Unternehmen ist, die sich auf Blockchain-Analyse fokussieren. Und die machen halt Cross-Blockchain-Analyse. Das heißt, wenn du jetzt von Litecoin auf Bitcoin auf Ethereum deine Beträge überweist, können die dich immer noch tracken. Und Coinbase hat die jetzt aufgekauft. Warum? Auch ganz interessant. Coinbase möchte dem US-amerikanischen Imperium oder Regulator halt möglichst klar machen, hey, wir versuchen, dass wirklich kein Geld durch uns gewaschen wird, dass kein Terror finanziert wird und die ganzen Argumente, die man sonst immer so hört. Und wir verfolgen das Geld erstmal, bevor es uns erreicht hat, 4, 5 Schritte, versuchen wir zu schauen, ob das irgendwie mit illegalen Aktivitäten assoziiert ist. Und auch wieder, wenn das unseren Exchange verlassen hat, kontrollieren wir weiter, ob das Geld auch tatsächlich nichts Illegales macht. Und wenn wir jetzt feststellen, hey, der Person XY, die sich bei uns registriert hat mit einem vollen KYC-Prozess, hat irgendwo vorher die Bitcoin mit oder Litecoin oder sonst irgendwas aus einem Darknet-Markt bekommen oder sonst irgendeine Adresse, die geblacklisted ist, weil es gibt tatsächlich Bitcoin-Adressen, die von den Vereinigten Staaten geblacklisted sind. Das heißt, genau, diese Adressen, mit denen darf man sich nicht assoziieren. Das sind wir schon wieder beim Thema Fungibility, ne? Genau. Also dann schließt Coinbase einfach dein Account. Und nur noch mal, um darauf zurückzukommen, was du vorhin gesagt hast, dass es Leute gibt, die halt hochgenommen werden, die Bitcoin nutzen. Es gibt halt sowohl on-chain als auch, wie gesagt, durch Lightning, auch wenn es aktuell noch nicht so viele nutzen, Wege anonym zu verfahren, also auch die IP zu verschleiern und so weiter und so fort. Und ich würde auch sagen, dass diese Art von Anonymität auch soweit ausreichend ist für die Base Layer. Aber um nochmal auf die Akquisition von Coinbase zurückzukommen, das war nämlich auch ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr den Shitstorm auf Twitter verfolgt habt. Die haben da nämlich ordentlich für kassiert. Also es gab da so eine richtige Hashtag Delete Coinbase Welle von Leuten, die halt, nachdem sie das rausgefunden haben, gesagt haben, okay, sowas kann und will ich nicht supporten, weil Neutrino ist jetzt nicht nur eine Blockchain-Analyse-Firma, sondern die hatte oder die hat im Team Leute vom sogenannten Hacking-Team. Hacking-Team, ja. Genau. Und aber diese wurden noch rausgeworfen jetzt. Richtig, die wurden jetzt nach dem Shitstorm rausgeworfen, aber es hat auch einen Grund, und zwar das Hacking-Team war unter anderem dafür verantwortlich, also bestimmte Software zu verkaufen an Staaten, die dabei sozusagen unterstützen, dass autoritäre Regime über Journalisten oder sowas mehr Auskunft kriegen. Und das ist halt etwas, was für die meisten halt moralisch hochverwerflich ist. Und es hatte eben den Shitstorm zufolge gehabt. Und daraufhin haben die tatsächlich die Leute rausgeschmissen. Aber das waren doch CEO, CTO, COO, keine Ahnung, das waren doch hochrangige Leute. Haben die echt die Führungsriege da ausgewechselt? Ich weiß nicht, ob sie Führungsriege war. Es gab ein Statement, wo die gesagt haben, dass, also von Coinbase, dass die nicht mit denen, dass die mit denen, die im Hacking-Team waren, nicht zusammenarbeiten werden, also nicht weiter. So, okay, ungefähr. Also zum Beispiel der CEO Giancarlo Russo war von Hacking-Team. Und das ist immerhin der CEO von Neutrino, oder? Ja, und CTO Alberto Ognaghi, CRO Marco Valeri. Also schon hohe Leute. Richtig. Also ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit das Statement von Coinbase überhaupt glaubwürdig ist, weil ich meine, ich weiß nicht, wie eure Meinung da zu Coinbase generell ist, aber ich habe zu denen jetzt keine besonders positive Einstellung. Das hat mich jetzt einfach nur noch weiter darin bestärkt. Und es war halt echt faszinierend für mich zu sehen, wie krass es auf Twitter abging, wie viele Leute gesagt haben, okay, für mich war es das, das ist jetzt ein Grund für einen Hashtag Delete Coinbase mit Screenshots, wie die ihr Konto löschen. Und das hat scheinbar, es gab auch viele Leute, die gesagt haben, ach ja, das bringt doch nichts, das ist Quatsch, lasst es, also ist kindisch und so weiter. Aber es hat tatsächlich sehr viel, also es hat Coinbase auf jeden Fall mitbekommen. So. Und die haben darauf auch reagiert. Also das ist halt die Sache, in der Marktwirtschaft kann man genau damit seinen größten Einfluss ausüben, indem man sagt, okay, ich bin jetzt nicht weiter euer Kunde, weil mir eure moralische Einstellung nicht gefällt. Ist bei Facebook ja auch so. Facebook hat nur das Glück, dass sie noch richtig viele neue Nutzer gewinnen. Aber als Facebook so krass diese Negativschlagzeilen hatte, da haben schon auch viele Europäer ihr Facebook-Konto gelöscht. Das ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen. Also falls wir auch kurz über Facebook quatschen können. Ich habe nämlich gedacht, das nutzt eigentlich mittlerweile keiner mehr, zumindest von Leuten in meinem Alter. Genau. Bis ich dann irgendwann belehrt wurde, dass es tatsächlich noch 2 Milliarden Nutzer hat, scheinbar aktive. Und das hat mich echt krass überrascht. Das sind, glaube ich, wenig junge Leute. Ja. Facebook ist doch so ein Ding, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute da ihr Konto tatsächlich löschen und es nicht mehr nutzen und wie viele Leute einfach sagen, ja, ich nutze es nicht mehr, aber sie haben ihr Konto noch, sie haben auch irgendwie die App noch installiert und so weiter. Das ist das Schlimmste eigentlich, was man machen kann. Aber genau, für mich war auch irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, ey, alle Facebook-Dienste, WhatsApp, Instagram, alles muss weichen und ich lebe immer noch, ja. Also obwohl ich früher gerne auf Instagram war und viel Zeit damit verbracht habe, die Timeline zu durchscrollen, benutze ich das heutzutage gar nicht mehr und ich verachte auch Facebook richtig, so von der Mentalität her. Geht mir genauso. mit welcher, ja, dass die teilweise das Wort Privatsphäre überhaupt noch in den Mund nehmen und dann darüber reden, wie sie die Privatsphäre ihrer Nutzer schützen. Also, ja. Und ein Skandal nach dem anderen. Ich glaube, alle zwei Wochen kommt ein neuer Facebook-Skandal raus. Ne? War zumindest 2018 so. Gegen Ende des Jahres war ja wirklich ein Skandal nach dem anderen. Und die wollen ja jetzt auch ihre eigene Kryptowährung rausbringen. Also denken zumindest drüber nach. Macht irgendwie auch Sinn, weil viele Leute Facebook Messenger haben. Und es wäre schon irgendwie cool, wenn du dir über so einen Messenger Geld schicken könntest. Ja. Naja. Außer es ist halt eine wertlose Facebook-Currency, die eigentlich kein Mensch ist. Ist es eine Kryptowährung, eine echte Kryptowährung, oder ist es irgend so ein scheiß zentralisierter Token? Ja, so wie immer. Ein zentralisierter Token. Also dann ist es keine Kryptowährung. Das heißt dann nur Kryptowährung, damit sie so ein bisschen von dem Ruhm von Bitcoin abstauben können. Ja. Aber es hat nichts wirklich damit zu tun, das stimmt schon. Das ist genau wie diese Schlumpfbären bei die Schlümpfe am iOS. Das ist auch keine Kryptowährung, das ist einfach nur so ein scheiß Token. Und ich glaube nicht, dass Facebook eine Kryptowährung mit Blockchain macht. Kann ich mir nicht vorstellen. In dem Kontext habe ich mir gedacht, wie geil wäre es denn, wenn du jetzt in so einem existierenden Messenger vielleicht schon wie Signal oder Wire eine Funktion hättest, dass du tatsächlich Monero oder Bitcoin verschicken könntest, ja, dass du da dir nicht mehr durch den Pain gehen musst, praktisch eine Wallet einzurichten. Gut, vielleicht noch eine Seedphrase hinschreiben, wenn du dir das Konto einmal einrichtest. Wir wollen ja möglichst dezentral bleiben und uns auf keine dritten Parteien vertrauen. Aber einfach so ein Protokoll, mit dem man eine tatsächliche Kryptowährung schicken kann. Und wenn damals so das Fundament liegt, also ich würde es auf jeden Fall nutzen, und ich würde auch alle meine Freunde und Familie dazu animieren, das zu nutzen und ja, dann so, ey, gib mir einen Döner aus, ich gebe es dir auf den Messenger zurück. Das würde das Ganze irgendwie noch so ein bisschen mehr ins reale Live holen. Wobei, ist mir auch sehr positiv aufgefallen, Cake Wallet hat jetzt mittlerweile ein Adressbuch, was ich super geil finde, weil man kann jetzt einfach, ja, wie ich jetzt auch Leuten eine SMS schreibe, kann ich sagen, hey, gib mir mal deine Nummer, also deine Wallet-Adresse und dann, keine Ahnung, du hast mich gestern zum Essen eingeladen, ich zahl's dir in Monero zurück und ich muss nicht diesen Schritt gehen, Copy-Paste oder QR-Code abscannen, sondern ich kann einfach in mein Adressbuch reingehen und derjenigen Person dann Geld schicken. Das aber auch ein bisschen die Privatsphäre wieder mindert, ne? Wenn du eine Zuordnung von einer Public-Address machst, die ja nicht auf der Blockchain auftritt, aber trotzdem, du verknüpfst ja einen Namen dann mit einer Adresse und das die ist verwendest du halt nur einmal und dann nie wieder und auch sonst nie. Nee, das ist nicht der Sinn von Adressbuch, wenn du die Adresse nur einmal verwendest. Dann musst du auch keinen Kontakt anlegen. Naja, du ordnest den Kontakt beispielsweise, ich sende jetzt von der Adresse Bitcoins an dich und dann lösche ich die Adresse und ordne meinem Kontakt jetzt eine neue zu, beispielsweise. Warum? Weil. Also es ja gleich einfach schicken und nicht abspeichern, oder? Was meinst du? Ja. Also der Sinn ergibt sich auch für mich jetzt zum Beispiel, Krisha gibt mir seine Wallet-Adresse und ich speichere die in meinem Adressbuch ein. Und jetzt jedes Mal, wenn mir Krisha ein Bier ausgibt, dann schicke ich ihm den Betrag in Monero. Immer an die gleiche Adresse. Damit er nicht immer meine Adresse scannen muss, ne? Genau, genau. Das ist für mich der Use Case. Jetzt der Einwand ist natürlich, dann steht vielleicht bei mir im Adressbuch der Name von Krisha und noch die E-Mail-Adresse und sonst noch was. Und dann ist natürlich da irgendwo eine eindeutige Zuordnung zu einer realen Identität, die nicht auf der Blockchain existiert. Ja gut, das könnte man lösen, indem man jetzt einfach sagt, die App schickt es, die scannt jetzt beispielsweise dann deinen Kontakt. Über den Kontakt findet sie die Adresse, die bei dir hinterlegt ist. Und sobald die Transaktion durchgelaufen ist, wird halt eine neue hinterlegt. Aber ja, eine Verknüpfung wird es dann halt trotzdem geben. Dass eine neue Subadress generiert wird bei mir, meinst du das? Zum Beispiel. Aber zu dem Beispiel wegen überhaupt Transfers auf Apps, da sind uns die Asiaten wieder voraus. Ich weiß nicht, ob ihr die App WeChat kennt. Auf jeden Fall. Bei der App ist es möglich, ich glaube, fast alle Fiat-Währungen tatsächlich zu transferieren. Oder zumindest die gängigen. Und ich glaube auch Bitcoin, falls ich mich jetzt nicht täusche. Und das ist schon sehr verbreitet. Ja, in Asien hat es jeder so ziemlich, der ein Handy hat. In den USA gibt es auch die Cash App, falls ihr davon schon gehört habt. Ich kenne nur Apple Pay Cash. Nee, das ist es nicht, aber Prinzip ist wahrscheinlich das gleiche. Man lädt sich halt die App, hat einen Account, der wahrscheinlich mit der Bank verknüpft ist, und man schickt sich halt gegenseitig vieles Geld. PayPal? Im Prinzip, ja. Hm. Nur, ich weiß nicht, warum, ich schätze mal, also PayPal ist in Deutschland ja erlaubt, weil die ja eine Lizenz haben in Europa. Cash App hat scheinbar keine und deswegen können uns die App auch nicht runterladen. Okay. Ja, es gibt ja auch kein Apple Pay Cash in Deutschland zum Beispiel. Ja, wahrscheinlich, weil die hier auch eine Lizenz brauchen dafür extra. Ja. Schon mal Apple Pay gibt es auch in Deutschland. Aber kein Apple Pay Cash. Apple Pay Cash ist, dass du dann quasi Guthaben auf dein Gerät lädst oder auf dein iCloud-Account, dass da Guthaben mit verknüpft ist, dass du dann deinen Freunden instant schicken kannst, so wie Moneybeam. Okay. Aber es belastet das heißt, dann nicht deine Kreditkarte, glaube ich. Ich glaube, es belastet nicht die Kreditkarte. Ja, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, wahrscheinlich bei dem einen Fall ziehen die es einfach über die Kreditkarte und haben keinen Custody-Chip übers Geld. Und bei dem anderen Fall haben sie das und in dem Fall brauchen die dann halt eine Lizenz. Eine Banklizenz. Ja. Ja. Also was mir zu WeChat einfällt, ich habe da vor einigen Zeit, es gibt einen ganz guten Subreddit, der heißt r/privacy. Und da kam eben hier dieser Link, den ich gerade auch im YouTube Chat gepostet habe, zu einem Massive Data Breach praktisch bei irgendeiner chinesischen Provinz, die halt WeChat auch angezapft hat, um ja Daten über die Bevölkerung auszulesen. Und da sehe ich halt den großen Nachteil. Ja, also klar, das ist praktisch, dass man jetzt mit WeChat Geld verschicken kann. Der Nachteil ist halt, wenn dir da immer jemand über die Schulter schaut, der praktisch überprüft, oh, ist das überhaupt koscher, was der Herr Müller da macht? Oder sollte man den vielleicht nicht lieber mal ins Zuchthaus stecken? Das ist halt die große Gefahr. Und ich glaube, hier, ja, blicken wir auch in so eine Orwell World. Das ist ja nicht so chinesische App. Big Brother is watching you. Da das eine chinesische App ist, kann es eigentlich davon ausgehen, dass der Xi hier da über die Schulter schaut. Genau, der Xi Jinping guckt da persönlich auf dein Handy. Richtig. Oh, sehr interessant. Genau. Zurück zu Monero, oder? Ja, klar. Habt ihr schon mein T-Shirt gesehen? Ist leider ein bisschen ausgelöst. Act in private. Aber, genau. Was auf YouTube gucken, das steht da. They see Muss auch die Leute im Podcast erklären. They see us transaction. Ich bin ganz Ohr. So viel zum Thema Überwachung. Ein Gerät, das immer mithört. Wirklich, ja. Jeder hat seine Schwächen. Ich habe auch noch WhatsApp. Ja, ich leider auch, muss ich gestehen. Aber Facebook, Instagram, Snapchat. Einmal gelöscht und nie wieder vermisst. Geiles T-Shirt, Grisha. Ja. Du hast es gekauft? Keine Ahnung. Schon echt lang her. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, es war aus Frankreich. Ich meine aus Frankreich, von einem französischen Shop. Und habe ich es mit Monero bezahlt? Nein. Mit PayPal. Hey, wie einfach in einem Shop draußen in der Stadt oder was? Nee, oder in einem Shop. Achso, okay. Ich dachte schon, die Touri-Gegenden haben jetzt auch noch Kryptowährungsscherz. Da habe ich noch einen sehr gute Empfehlung für alle Leute, die sich auch ein Monero-T-Shirt kaufen wollen und auch mit Monero zahlen wollen. Und zwar ist das cyphermarket.com. Das ist ein Online-Store, der von Rera ins Leben gerufen wurde, also auch ein Monero-Enthusiast. Super ja, coole T-Shirts, coole Designs. Und ja, genau, auf dem Chaos Computer-Kongress, gell? Genau. Und hier kann man, also wer sich da mal ein T-Shirt bestellen möchte oder auch eine Tasse oder so, der Checkout-Prozess ist für mich touristisch. Auch im Hinterkopf mit dem Gedanke, ich habe jetzt gerade anonym eine Zahlung gemacht. Super geil, ja, es geht so schnell. Du hast praktisch deinen Warenkorb, du gehst zur Kasse, du sagst, ich möchte gerne mit Monero zahlen und nativ auf der Webseite erscheint ein QR-Code. Du scannst den mit deiner Mobile-Wallet-App oder kopierst die Adresse in dein Desktop-Wallet und zahlst und instantan, ja, der wartet auf keinen Block, sondern instantan wird die Zahlung confirmed, sobald er halt sieht, oh, mich möchte da jemand bezahlen und fertig. fertig, ja. Und da musst du keine zusätzlichen Transaktionsgebühren an Visa oder Mastercard oder PayPal oder sonst wen abdrücken. Und für mich halt, wie schöne Gedanke, das war jetzt eine private Zahlung von Peer-to-Peer ohne dritte Partei. Richtig geil. Ist ZeroConf ja, eigentlich off-chain? Sagst du es nochmal? Ist ZeroConf eigentlich off-chain? Hat ja keine Confirmation, das heißt, auf der Chain ist ja nichts passiert. Genau, das ist off-chain. Aber in Mempool. Ja. Okay, also das heißt, sobald die Transaktion im Mempool ist, gilt sie als, oder akzeptiert man die? Okay. Ja. Ist ja auch ein relativ kleiner Betrag. Also ich meine, wenn du jetzt 10 T-Shirts kaufst und da 500 Euro ausgibst oder so und dann irgendwie ein Double Spend machen solltest, ja, also es ist relativ viel Aufwand um nichts dann am Ende. Und da es ja auch ein Online-Store ist, irgendwie vielleicht würden die dann das checken. Also einfach so vom Convenience-Faktor war das so mein Zahlungsprozess, wie ich ihn gerne immer hätte und auch gerne auf anderen Webseiten. Ich finde es auch richtig geil, wenn es da so ein Plugin praktisch geben würde. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's das tatsächlich auch schon, wo man dann sagen könnte, ey, ich habe einen Online-Store, der, keine Ahnung, Schals verkauft oder so. Also irgendwas, was nichts mit Monero zu tun hat. Und du kannst dir aber trotzdem als Merchant sagen, ich möchte Monero als Zahlungsoption akzeptieren, ohne Globee oder sonst irgendwas, sondern einfach mit nativ Monero. Man muss wahrscheinlich dann trotzdem eine Node irgendwie anfragen, die Blockchain für einen überwacht. Oder man muss halt selber eine Node hosten. Da wir ja schon bei schnellen Transaktionen sind, falls ihr noch was zu dem Thema sagen wollt, ich habe jetzt eine Überleitung zu einem anderen Thema gefunden, hat aber leider weniger mit Monero zu tun. Um was geht's denn? Lightning. Ja, könnte auch auf Monero kommen, also. Ja, ich kenne mich nur nicht mit Lightning aus. Ja, das ist auch nicht technisch. Es ging nur darum, es gab ja eine Lightning Trust Chain, in der man halt eine immer höhere Summe per Lightning an Leute überwiesen hat. Einfach nur, um zu zeigen, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Und es ging über sehr viele Länder, mittlerweile jetzt auch zu Iran. Was aus dem Grund besonders ist, weil es ein Boykottabkommen gibt mit den USA und so ziemlich jedem EU-Land, dass man mit Iran keine Transaktionen durchführen darf. Mhm. Und das ist halt schon spannend. Und von Iran ging es dann weiter nach Israel. Was ich halt echt cool finde, persönlich, weil das zeigt halt einfach nur, dass Bitcoin oder Krypto im Prinzip mehr ist oder über diesen politischen Differenzen steht, die uns eigentlich persönlich eigentlich nicht interessieren. Ich schaue gerade noch nach. Im Iran sind Kryptowährungen bzw. Bitcoin sowieso verboten, generell. Umso besser. Und es hat trotzdem stattgefunden. Und in Israel ist es legal. Ja, aber es geht halt auch noch um die Spannung zwischen Israel und Iran und vor allem USA und dass man sich darüber hinwegsetzt. Vor allem im Prinzip alle, die an der Chain teilgenommen haben, vor allem die, die aus den USA kommen, könnten theoretisch von den Homeland Security Leuten, sagen wir mal, interviewt werden, warum die an der Transaktion beteiligt waren, die in den Iran geht. Ich find's cool, dass es auch politisch ist. Kryptowährung. War das denn dieses Fackelding? War das mit der Lightning Torch, die da immer weitergegeben wird? Genau. Da hat doch auch Jack Dorsey, also der Twitter-CEO und auch richtig, der von der Cash-App mitgemacht, ne? Richtig. Vor allem der aus USA ist. Ja, genau. Also es funktioniert so, einer fängt an, einen Betrag an jemanden zu senden und der sendet den Betrag und ein bisschen mehr weiter. Genau. Okay. Also ich habe mir als Ziel gesetzt für den nächsten Monat ist mein Home Project eine Lightning Node, eine Bitcoin Node und eine Monero Node bei meinem Vater im Keller zu installieren. Das Geile ist, der hat Solaranlagen und hat mehr Energie als er braucht. Das heißt, am Ende wird das ökologisch auf Null rauskommen wahrscheinlich. Das heißt, das kostet mich nicht mal mehr Energie. Und für mich als Vorteil ist, ich habe dann, auf der einen Seite kann ich Lightning ausprobieren, auf der anderen Seite kann ich meine Remote-Node vom Handy mit einer Monero-Node verbinden und ich weiß praktisch, dass da meine Software draufläuft und genau. Das ist so mein Heimwerkerprojekt für April 2019. Voll nice. Hast du dir schon überlegt, auf was für eine Hardware du das machen möchtest? Wahrscheinlich Raspberry Pi, außer ihr sagt mir jetzt, dass es das was Besseres gibt. Also 3 Raspberry Pis, weil mit einem... Brauche ich 2 für Bitcoin und Lightning oder kann ich das in einem machen? Also du wirst für Bitcoin und Lightning das auf 1 hinkriegen, wenn du da halt noch eine HDD anschließt oder sowas. Aber das sowieso. Ich glaube, das ist ein bisschen komplexer, wenn du das. Der so Raspberry Pi ist schon echt sehr schwach, was Blöcke validieren angeht. Also eine normalen Monero-Node auf einem Raspberry 3 laufen zu lassen. Na, der muss ja nicht meinen. Mit einem initialen Blockchain-Sync, das kannst du vergessen. Da musst du schon die Blockchain runterladen und dann irgendwie mit so einem Flag setzen, dass der es nicht so genau nimmt mit der Überprüfung und vieles überspringt, dann kriegst du es hin. Aber kann ich da nicht den Hersteller überprüfen und ich meine, der muss ja dann stimmen. Ja, ich weiß nicht genau, was für Flags man da jetzt setzen kann bei Monero oder bei Bitcoin. Du kannst schon irgendwas machen, dass es auf dem Raspberry Pi schneller geht, aber du der ist schon sehr limitiert in seiner Geschwindigkeit. Vor allem CPU, aber auch die USB-Ports, ne? Das sind ja USB 3.0, eine HDD anschließen, das müsste schon gehen, so über USB mit einer Platte. SSD wäre halt richtig nice. USB-Stick habe ich mal versucht, war schon auch echt, mit Monero habe ich es nicht hinbekommen, über so einen normalen Blockchain-Sync, das hat zu lange gedauert. Der hat für einen Block dann länger als 2 Minuten gebraucht, um den zu verifizieren und dann kannst du ja die Chain nicht aufholen. Ja, naja, da bin ich mal gespannt. Mhm. Zeittechnisch bin ich eigentlich kurz am Ende. Meine Freundin stöhnt schon, weil ich so lange hier am Laptop sitze. Mhm. Deswegen, habt ihr noch irgendwelche brennenden Themen? Ich würde ganz kurz noch über das Update sprechen, das noch kommt. V11. Gestern kam ja V10. Es kommt V11, 720 Blöcke später, also vielleicht am Dienstag. Was ändert sich da? Ja, wir verbieten das alte RingCT-Format. Welches meinen die damit nochmal? RingCT? Kurz überlegen. Also das ist doch die Optimierung, die sie da machen. Ich glaube, 50 Bytes oder so fallen da weg. Okay. Und ist sonst noch was? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich habe mich jetzt auch so auf diesen einen Fork da konzentriert und nicht, was da jetzt noch danach, einen Tag später kommen sollte. Was mir aber noch vorhin eingefallen ist, was ich ganz interessant fand, war der Bug mit dem Ledger. Also wer sein Ledger benutzt hat mit dem neuen Monero-Client und da eine Transaktion geschickt hat, der sollte mal lieber schauen, ob er noch all sein Wechselgeld da bekommen hat, weil ein Ledger-Dev hat irgendwie 1600 XMR verloren, weil es da irgendwie so einen Fehler mit dem Change gab. Das heißt, normalerweise, wenn ich jetzt ein XMR an Krisha schicke und ich habe aber einen Output, in dem 10 XMR drin sind, dann schicke ich ja einen an Krisha und 9 wieder als Wechselgeld sozusagen an mich. Und der Ledger Dev hat jetzt halt vielleicht einen Output, wo 1700 waren und er schickt dann 100 an irgendjemand anderen und die 1600, die eigentlich wieder zurück an ihn kommen sollten, sind dann irgendwie verschütt gegangen. Ziemlich bitter. Der Fehler kommt vor, wenn du Ledger 1.1.3 und Monero 0.14.0.0 und 0.1 benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Ledger-Seite war oder auf Monero-Seite, aber ich glaube. Genau, das habe ich auch nicht verstanden. Erst habe ich gelesen, ja, das ist ein Ledger-Problem, aber dann gab es jetzt ein Monero-Update, das den Fehler auch fixt, also von der Monero-Seite aus. Ja. Also ich habe beides jetzt gelesen und ich weiß nicht, was stimmt. Weiß ich nicht. Ich hoddle nicht. Edgy, weißt du's? Leider nicht, nein. Naja, ja. Aber der Bugfix ist da. Jetzt sollte es gehen. Genau. Wenn man die neueste Version hat, ne? 0.14.0.2. Genau. Aktuell, 10. März. Genau. Ansonsten habe ich nur noch ein Announcement für alle Leute, die es jetzt noch bis zum Ende geschafft haben. Am zweiten Donnerstag im Monat ist ja in Berlin immer der Monero-Stammtisch im Room 77. Und im April werde ich zu der Zeit just da sein und auch dran teilnehmen. Das heißt, wer einen persönlichen Stammtisch haben möchte, der kann im April, warte, ich gucke kurz, welches Datum das ist. Nicht März, der 12. Genau, der 11. 11.4. abends um 17 Uhr, um 19 Uhr geht's immer los, Room 77. Und ansonsten werden wir natürlich auch, nehme ich jetzt mal an, im April am zweiten Sonntag, das heißt dann am 14. wieder einen virtuellen Stammtisch machen. Da könnt ihr dann natürlich auch wieder teilnehmen. Und normalerweise, ich habe es jetzt diesmal so gemacht, ich habe die Links auf Reddit gepostet und in der Monero GER, also GER-Gruppe auf Telegram. Und genau, ansonsten vielleicht meinen YouTube-Kanal abonnieren. Wie wär's? Und genau, da könnt ihr da selber mitmachen. Sehr schön. Dann sage ich von meiner Seite auch vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, wenn ihr später das durch mit eurem Podcatcher hört. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag oder Abend. Genau. Ja, von mir auch. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Danke auch. Gerne. Dass du dabei warst. Dabei sein, genau. Also, tschüssi. Ciao.